Wo bist du, Tochter, wo? Hier, Vater, hier! Du hast dich verirrt, Kind. Gib Acht, du singst. Wie kommst du hierher? Ich folgte dem Blitzstrahl hoch aus dem Äther und nahm eine Wolke als Reisewagen. Die Wolke sank, die Fahrt geht abwärts. Indra, Vater, sag mir, in welche Regionen ich geraten bin. So drückend ist die Luft, so schwer zu atmen. Du hast die zweite Welt verlassen und gehst ein in die dritte. Kukra, der Morgenstern, liegt weit hinter dir. Du näherst dich dem Dunstkreis der Erde. Nimm dir zum Wegzeichen das siebte Haus der Sonne, die Waage mit dem Stern, der hell über der Tag- und Nachtgleiche des Herbstes steht. Erde, sagtest du, ist das die dunkle, dumpfe Welt im Mondlicht? Es ist die dichteste und schwerste aller Kugeln, die im Raum wandern. Scheint dort die Sonne nie? Gewiss scheint dort die Sonne, doch nicht immer. Die Wolke öffnet sich. Ich sehe hinunter. Was siehst du, Kind? Ich sehe, es ist schön dort. Grüne Wälder, blauer Wasser, weiße Berge, gelbe Felder. Ja, es ist schön, wie alles, was Brahma schuf. Und doch war es dort einmal schöner im Anbeginn der Zeit. Dann geschah etwas, eine Veränderung der Bahn, ein Aufruhr. Jetzt höre ich sie dort unten. Was ist das für ein Geschlecht, das dort haust? Steig herab, sie selbst. Ich will mich über die Kinder des Schöpfers nicht äußern. Doch was zu dir hinaufdringt, ist ihre Sprache. Das klingt wie... Froh klingt es nicht. Nein, und ihre Sprache, die heißt Klage. Unzufrieden, undankbar ist das irdische Gespräch. Sprich nicht so. Ich höre Freudenrufe. Ich höre ein Getön von Schüssen. Sehe das Flackern von Blitzen. Jetzt läuten Glocken. Feuer flammen auf. Und tausendmal tausend Stimmen singen Lob und Dank zum Himmel. Hart gegen sie, Vater. Steig herab, sieh selbst und höre. Komm dann zurück und berichte mir, ob ihr Klagen und Jammern einen Grund hat. Ja, ich will zu ihnen. Komm mit mir, Vater. Nein, ich kann dort nicht atmen. Die Wolke sinkt. Es wird so stickig. Ich ersticke. Das ist nicht Luft. Das ist Rauch und Wasser. So schwer. Es zieht mich nach unten. Nach unten. Und wie es schwankt und schaukelt. Die dritte Welt ist doch nicht die beste. Die beste nicht. Doch auch nicht die schlechteste. Sie ist aus Staub. Sie rollt wie alle anderen Welten. Und dies versetzt ihre Bewohner zuweilen in einen Schwindel, der sie verwirrt und an den Rand des Wahnsinns treibt. Habe Mut, mein Kind, es ist eine Prüfung. Thank you. Yeah. Mann geliebt hat.